Wissenschaft im Brennpunkt. Das Ziel ist klar und beim Ziel sind sich alle einig. Wir wollen das Zeitalter der erneuerbaren Energien erreichen. Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass wir in Deutschland heute einen politischen Konsens haben, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zentrale Säule der zukünftigen Energieversorgung sollen die erneuerbaren Energien werden. Und trotzdem sieht jeder, wie in der Öffentlichkeit diskutiert wird, als würde alles zusammenbrechen. Januar 2012. Der Wirtschaftsminister will die Solarenergie bremsen. Begründung? Zu teuer. Und stromnetzgefährdend. März 2012. TenneT, der Netzbetreiber, kann keine Stromkabel mehr zu den Offshore-Windparks legen. Die Politik zögert mit Rettungsmaßnahmen. Begründung? Zu teuer. August 2012. Rainer Brüderle will den Ausbau der Windkraft aussetzen. Begründung? Zu teuer, zu stromnetzgefährdend. Böen ins Netz. Wie die Stromversorgung für die Erneuerbaren umgebaut werden kann. Von Sönke Gätke. Die Energiewende ist so, wie wir sie vor einem Jahr beschlossen haben, machbar. So klang die Kanzlerin. Vor einem halben Jahr, kurz nachdem sie den Umweltminister Norbert Röttgen durch Peter Altmaier ersetzt hatte. Sie wollte Zuversicht verbreiten. Doch so richtig kam sie bei ihren Mitstreitern offenbar nicht an. Die arbeiten seit über einem Jahr daran, die Energiewende zu bremsen. Zentrales Argument: die Wende belaste das Energiesystem übermäßig. Die Netze kämen nicht mit. Viele Wind- und Solaranlagenbauer sind besorgt. Hermann Albers etwa, Präsident des Bundesverbandes Windenergie e.V. Eine Forderung der Netzbetreiber alarmiert uns zu höchst und sie würde in eine Sackgasse führen, nämlich zu verlangen von der Bundesregierung, dass das Tempo der Energiewende, der Zubau erneuerbaren Energien sich daran orientiert und daran zu richten habe, wie private Aktiengesellschaft Netze ausbauen oder es eben nicht tun. Das heißt, Netzbetreiber, die den Netzausbau nicht beschleunigen, werden dafür belohnt, dass es weniger wettbewerbliche Energie aus erneuerbaren Energien gibt. Besser wäre es, die Stromnetze nicht einfach nur massiv auszubauen, sondern intelligent umzubauen. Experten sind sich sicher, das geht. Das Stromnetz heute. Gesteuert wird es von 4 Zentralen aus. Die wichtigste steht hier in Brauweiler bei Köln. Eine Halle groß wie 2 Einfamilienhäuser mit gerade einmal 2 Mitarbeitern. Der Boden mit Teppich ausgelegt, 2 große Schreibtische aus hellem Holz. Eine Wand, ein Fenster, eine andere ein Bildschirm. 4 Meter hoch, 16 Meter breit. Nur ganz selten lässt der Netzbetreiber Amprion Journalisten in diese heilige Halle. Wir sehen hier auf dem Rückmeldebild unser Netzgebiet. Das Netzgebiet erstreckt sich vom Raum Emsland-Osnabrück mit Übergabestellen Richtung Niederlande und dann bis hin in den alpinen Bereich nach Österreich und die Schweiz. Christoph Schneiders von Amprion beschreibt den gewaltigen Wandbildschirm, der in farbigen Linien das gesamte Netz abbildet. Und man sieht da auch schon hier eine der Haupt-Nord-Süd-Trassen, die Mittelrheinleitung und Brauweiler West. Wir sehen zum Beispiel gerade auch sehr hoch ausgelastet, dass die blinkenden numerischen Werte sind eben Zeichen dafür, dass hier schon mal ein Schwellwert, ein Warnwert überschritten worden ist, damit der Schaltingenieur eben als Aufmerksamkeitsgewinnung dies erkennt. Aufmerksamkeit ist also angesagt und Konzentration. Ein Computer checkt jede Stunde, ob alle Stromleitungen im Netz noch stabil sind. Das ist die eine Sache, auf die die Schaltingenieure achten. Das Thema Ausgleich der Leistungsbilanz, das heißt, können wir den Verbrauch in unserer Regelzone decken mit der Erzeugung, das stellen wir sicher mit der Leistungsfrequenzregelung. Da können wir vielleicht mal hier rüber gehen. Schneiders wendet sich von der Mitte der Wand nach rechts und geht fast bis zum Rand des Bildschirms. Leistungsbilanz bedeutet: erzeugen Sonne, Wind und Kraftwerke zu jeder Sekunde genug Strom, um den Verbrauch zu decken? Ob Erzeugung und Verbrauch im Gleichgewicht sind, erkennen die Ingenieure an der Frequenz, mit der der Strom im Stromnetz schwingt. 50 Mal in der Sekunde sind das in Europa. Schneiders bleibt unter einem Zeigerdiagramm auf dem Bildschirm stehen. Wir haben hier bei diesem Zeigerdiagramm links die Netzfrequenz, in Europa in der Regel 50 Hertz. Und dann messen wir die Abweichung von der aktuellen Frequenz, die Netzfrequenz. Alle Stromnetze in Europa hängen zusammen. Die Ingenieure können daher hier sehen, ob in Spanien ein Kraftwerk ausfällt. Ist alles in Ordnung, zeigt die Nadel nach oben, so wie jetzt. Steigt der Verbrauch, neigt sie sich nach rechts. Die Frequenz sinkt. Dann setzen wir Regelkraftwerke ein. Das sind Kraftwerke, die eben sehr schnell Leistung hoch- oder absenken können, hochfahren können oder absenken können. Binnen 30 Sekunden müssen diese Kraftwerke 2% mehr Strom liefern können, als gerade im Netz sind. Und das müssen sie eine Viertelstunde lang durchhalten, bis die langsameren Kraftwerke hinterhergekommen sind. Dass die erneuerbaren Energien das nicht können und obendrein die Stromnetze mit ihrem Strom verstopfen, ungefähr dieses Bild ist es, was Politiker nutzen, wenn sie fordern: Es muss eine Synchronisation her zwischen Netzausbau auf der einen Seite und Ausbau der Erneuerbaren auf der anderen Seite. Das muss aber nicht heißen Netzausbau in großem Stil oder Bremse. Es gibt noch eine andere Lösung. Netz und Kraftwerke könnten auch intelligenter werden. Experten sehen hier durchaus Spielräume und wollen Wind- und Solarkraftwerken beibringen, mitzuhelfen bei der großen Balance. Die Alternativen sollen lernen, das Stromnetz zu stützen, wie die konventionellen Kraftwerke. Dann könnten diese häufiger abgeschaltet werden. Forscher und Ingenieure müssen dafür noch nicht einmal bei Null anfangen. Sie arbeiten seit Jahren daran, den Windrädern beizubringen, wie diese das Netz balancieren können. Der erste Schritt: die ganz kurzfristige Stabilisierung des Systems. Flink und selbstständig balancieren. In Millisekunden. In Millisekunden reagiert kein Mensch. Aber in Millisekunden können sich theoretisch Verbrauch und Erzeugung im Stromnetz sehr stark verschieben. So stark, dass die Frequenz fast auf Null sacken oder in den Himmel schießen würde. Eckart Quittmann, Entwickler beim Windradhersteller Enercon. Bisher sind im europäischen Verbundnetz tausende von Kraftwerken mit sehr großen rotierenden Massen und auch sehr viele Lasten mit rotierenden Massen. Die sorgen dafür, dass, wenn irgendwo eine Störung auftritt, die Frequenz nicht schlagartig auf Null sinkt, sondern mit einem gewissen Gradienten abfällt. Diese rotierenden Massen, tonnenschwere Turbinen, Generatoren mit riesigen schweren Kupferspulen, zig Elektromotoren und andere Verbraucher in der Industrie, haben eine ungeheure potenzielle Energie gespeichert. Generatoren und Turbinen zum Beispiel schleudern ihre Tonnengewichte 50 Mal in der Sekunde herum und geben so den 50-Hertz-Takt des Stromnetzes vor. Sie erzeugen ihn. Und tausende von Tonnen rotierendes Gewicht können nicht in Millisekunden zum Stehen kommen. Die Netzingenieure nutzen so unausgesprochen diese physikalische Eigenschaft, um das Netz stabil und entsprechend träge zu machen, sodass es einfach zu regeln ist. Die Schwungmassen, so Philipp Strauß vom Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Kassel, sind also Baldrian für die Frequenz und damit auch für das Stromnetz. Das Problem: Wenn wir uns Photovoltaikanlagen anschauen, dann haben wir keine Schwungmassen, die diese Energie inhärent zur Verfügung haben. Philipp Strauß vom Fraunhofer Institut. Windräder, Biomassegeneratoren und gasbetriebene Blockheizkraftwerke haben zwar Schwungmassen, doch auch sie können das Potenzial drehender Rotorblätter oder Kolben nicht in Baldrian fürs Netz ummünzen. Windräder zum Beispiel unterscheiden sich von den Dampfturbinen in einem Punkt. Dampfturbinen lassen ihren Generator 50 Mal in der Sekunde drehen. Der so produzierte Strom darf ungefiltert ins Netz. Windräder können das natürlich nicht. Der Wind weht ja mal langsamer, mal schneller. Die Ingenieure haben daher einen Stromrichter entwickelt, der zwischen Windgenerator und Stromnetz gesetzt wird. Was heute noch fehlt: irgendetwas, was einem Frequenzzucken Widerstand leisten könnte. Ingenieure und Forscher arbeiten daran. Das ist das Stichwort der Massenträgheit oder der Virtual Inertia, der künstlichen Massenträgheit. Ja, also diese Halle ist unsere Experimentierhalle für das Thema modulare Systemtechnik. Hier geht es darum, dass wir viele verteilte Generatoren im Parallelbetrieb, im Netzbetrieb verwenden können. Und wir können experimentieren, wie die Netzregelung der Zukunft aussehen könnte. Durch eine Metalltür schreiten Reporter und Forscher in eine Halle. Rechts stehen in Reih und Glied graue Schränke. Einige Kästen treten auf in der Rolle der Windräder, andere spielen Solarzellen, wieder andere die Stromrichter der beiden oder Verbraucher. Also was wir hier machen ist Folgendes, wir bilden im Labormaßstab unser europäisches Netz nach mit seinen Generatoren und Lasten und können damit dann neue Netzregelungskonzepte ausprobieren. Natürlich fehlt bei dieser Simulation des Stromnetzes auch nicht die rotierende Masse. Die steht zur Linken. Ein Motor mit einer Schwungmasse dran, der für dieses Labor die Eigenschaft des konventionellen Kraftwerks künstlich erzeugt. Baldrian fürs Netz zu sein. In diesem Labor haben die Kasseler Forscher ausprobiert, ob ihr kleines künstliches Stromnetz auch ohne die rotierenden Massen stabil läuft. Mithilfe der künstlichen Masseträgheit, Virtual Inertia in modernem Forscherdeutsch. Also wenn ich einen Leistungsüberschuss im Netz habe, dann ist das eigentlich nichts anderes, als dass die gesamten Maschinen im Netz die Netzfrequenz nach oben treiben. Wenn da nicht viele Maschinen sind, nicht viele Schwungmassen, dann geht also die Frequenz relativ schnell hoch. Und wenn ich jetzt viele kleine Anlagen habe, die dann sozusagen in dem Moment automatisch diese Energie aufnehmen oder weniger abgeben, dann erreiche ich eben genau diesen dämpfenden Effekt, den ich bisher aus den konventionellen Kraftwerken eben hatte. Die Kasseler Forscher haben die Stromrichter der Windräder und Solarzellen quasi mit Fühlern versehen. Diese Fühler erspüren die Frequenz im Netz. Ändert sie sich, reagieren die Stromrichter blitzschnell, ändern ihre Stromlieferung und stützen damit die Frequenz. Würden die Stromrichter der echten Windräder und Solaranlagen so programmiert sein, würden die Schaltingenieure keinen Unterschied spüren. Das haben die Versuche gezeigt. In der Leitwarte ist das überhaupt nicht sichtbar, ob das jetzt so oder so gesteuert wird. Das fügt sich eigentlich nahtlos und übergangslos in die jetzige Regelstrategie ein. Bislang beruhigen konventionelle Kraftwerke das Netz. Damit sie langsam vom Netz genommen werden können, müsste nur die Leistungselektronik, die sowieso zu jedem Windrad- oder Solarkraftwerk dazugeliefert wird, Frequenzmesser erhalten und eine Programmierung, die die Elektronik in die Lage versetzt, ihre Leistung im Millisekundenbereich der Frequenz anzupassen. Mit einer ähnlichen Technik ließe sich übrigens auch die Spannung in den Netzen dezentral steuern. Technisch können die Erneuerbaren das Netz also sehr wohl stützen, meint Ronny Meyer von der Windagentur WAPP. Deswegen verstehen wir auch die Aussagen von Herrn Altmaier nicht, dass es auf einmal viel zu schnell geht mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Der zweite Schritt, Speicher für die Balance. Was tun, wenn zu wenig Strom im Netz ist? Dann braucht man zusätzliche Wirkleistung im Netz. Die können Wind- und Solaranlagen, so wie sie heute gebaut werden, nicht so einfach zur Verfügung stellen. Denn die arbeiten per se darauf, dass sie das Maximum, was Wind und Sonne gerade hergeben, ins Netz einspeisen. Ist zu wenig Strom im Netz, können Wind- und Solaranlagen heute nicht helfen, das Stromnetz auszubalancieren. Das ist misslich. Doch Experten sehen zwei Auswege. Der eine ist, nur 95% des erzeugten Stroms ins Netz zu speisen. Dann können Wind- und Solarkraftwerke schnell mehr Energie liefern. Doch nicht alle Experten halten das für eine gute Lösung. Das wäre ökonomisch für heutige Projekte mehr als gravierend. Das wäre der Killer, wenn Windparks permanent zum Beispiel auf 95% reduziert laufen würden. Dann würde sich kaum noch ein Projekt hier in Deutschland rechnen. Die Banken würden sowas nicht mehr finanzieren. Der andere Ausweg wären Energiespeicher. Das können Batterien sein, das können aber auch rotierende Massen sein, wie bei den konventionellen Kraftwerken die tonnenschweren Generatoren. So etwas gibt es auch bei den Erneuerbaren, die tonnenschweren Rotoren der Windräder. An die hier in der Bewegung gespeicherte Energie kamen die Ingenieure bis jetzt jedoch nicht heran. Aber Eckart Quittmann von Enercon hat doch einen Weg gefunden. Er hat die Stromrichter für die Windräder zusätzlich mit Frequenzfühlern versehen. Fällt die Frequenz unter 50 Hertz, dann kann die Elektronik sehr schnell aus dem Windrad zusätzliche Leistung herausholen. Indem wir den Generator als elektrische Bremse benutzen und den Rotor stärker abbremsen, als der Wind ihn antreibt. In der Summe kommt dann mehr Leistung raus, als wir im Moment davor hatten. Das können wir aber nur für einen begrenzten Zeitraum. Wenn wir das ungefähr 10 Sekunden lang gemacht haben, dann ist der Rotor schon so weit verlangsamt, dass die aerodynamischen Prozesse am Rotorblatt irgendwann zusammenbrechen würden quasi und dann fehlt der Antrieb komplett. Der Entwickler will allzu große Hoffnungen noch dämpfen. Eine ganz genaue Nachbildung der rotierenden Massen im Netz könne seine Entwicklung nicht sein. Dafür sei sie nicht schnell genug. Die physikalische Massenträgheit hat die Eigenschaft, dass sie sofort da ist, in weniger als Millisekunden. Das, was wir heute mit der Technologie können, ist in Sekundenbruchteilen, aber eben nicht in weniger als Millisekunden. Das sind immer noch Unterschiede. Und deshalb würde ein Netzingenieur wohl auch ein Zucken in der Frequenz bemerken. Das ist das, was wir hier in der Halle sozusagen gemacht haben. Wir haben die Insel Graziosa im Maßstab 1:3 nachgebaut, um die ganzen technischen Probleme, die entstehen, wenn man jetzt einen Speicher integriert, was passiert eigentlich, wenn man den Diesel komplett abschaltet? Was die Berliner Experten des Unternehmens Unicos um Clemens Triebel im Maßstab 1:3 nachgebaut haben, ist das Stromnetz von Graziosa. Graziosa ist eine wirklich kleine Azoreninsel im Atlantik. Gerade einmal 5000 Menschen wohnen hier auf einem Oval von 10 mal 7 Kilometern. Der Nachbau passt in eine große Halle mit Schaltschränken, die denen in Kassel recht ähnlich sehen. Der Entwickler erklärt, welche davon Windkraftwerke, welche Solarzellen simulieren. Wir können jetzt die Last, die diese drei Dörfer abbilden, direkt hier übertragen und fahren dann mit diesem Wechselrichter hier oben, tun wir so, als würden die Dörfer jetzt, 2,5, 2,6 Megawatt Leistung aus dem Netz ziehen. Heute bekommen die 5000 Menschen und eine Steinmühle auf Graziosa ihren Strom von einem Dieselgenerator. Wind- oder Solarzellen gibt es kaum. Das soll sich in Zukunft ändern. Die Insel will weg vom Diesel, hin zu 100% erneuerbarem Strom. Clemens Triebel soll das organisieren und, um das zu testen und dabei möglichst alle Probleme zu lösen, hat er dieses Labor bauen lassen. Triebel steuert auf einen fast 3 Meter hohen Schrank zu. Und diese beiden Schränke, die Sie hier sehen, die sind jetzt von ihrer Leistung genauso groß wie der Diesel. Die können zusammen auch ein MW machen. Ich mache das mal auf hier. Dazu kommt noch eine Batterie von Computern und Leistungselektroniken. Die simulieren Tag und Nacht auf der Insel, das Wetter, Sonnenschein, Wind und den Stromertrag daraus. Die Batterie ist so groß, weil sie für den Dieselmotor ganz oder teilweise einspringen muss. Denn die Simulationen haben eines gezeigt. Auf der Insel würden sich der Motor und erneuerbare Energien überhaupt nicht gut vertragen. Der Wind triebe den Diesel regelrecht vor sich her und drückte damit auch die Frequenz hoch. Und dieses Problem haben wir auf der Insel bereits sehr früh, auf einer Insel quasi, die mit so einem Diesel versorgt wird. Wenn da der Windzubau über 15% geht, dann wird das Netz gestört. Der Diesel muss daher möglichst oft abgeschaltet werden. Und dann müssen die erneuerbaren Energien und die Batterie, gesteuert von ihren Leistungselektroniken, das Stromnetz sicher führen. Wenn Sie einen Windstoß haben, eine Böe oder der Wind ändert seine Richtung sehr schnell, dass die Windkraftanlage nicht folgen kann, dann haben Sie da auch eine Störung im Netz. Und gleichzeitig möglicherweise haben Sie noch im Dorf, in unserem Fall eine Steinmühle, die auf- und abgeschaltet wird. Und wenn das alles im ungünstigen Fall zusammenkommt, wie schnell kann dann die Batterie darauf reagieren? Wie schnell können wir das Netz abfangen, damit es nicht zusammenbricht? Wie schnell die Batterie und ihre Elektronik das können, das demonstriert Clemens Triebel auf der Brücke im Kontrollzentrum. Was Sie sehen, ist im Wesentlichen ein Monitor, ein Überblick über die Halle und viel Platz. Der Monitor gibt das im Kleinen wieder, was auch die Techniker von Amprion in ihrem Kontrollzentrum in Brauweiler sehen können. Wo welcher Strom fließt und wer wie viel erzeugt. Dass das im Versuch ganz zufriedenstellend klappt, geht aus einem Ausdruck hervor. So, was man hier jetzt mal sehr schön sehen kann, ist, das Rot-Grüne hier ist die Batterie, das Graue ist die Last der Dörfer und das Hellblaue, Dunkelblaue ist der Wind und der Solarstrom. Und hier sehen Sie, das Wind und Sonne macht so viel, dass es sowohl die Dörfer versorgen kann, als auch die Batterien laden. Und wenn man jetzt einen Kurzschluss macht und den Windpark und den Solarpark gleichzeitig abwirft, dann springt das System von dem Zustand des Ladens rüber in Entladen und im entladenen Zustand speist nun die Batterie alleine die Last. Und entscheidend für die Ingenieure ist, was passiert hier in diesem Punkt. Und man kann eben sehen an den Kurven, dass der Sprung so schnell realisiert wird, dass man keine Netzstörung hat. Die Kurve, auf die Clemens Triebel zeigt, ist die Frequenz. Vor seinem Finger läuft sie ganz kurz über 50 Hertz, dahinter kurz unter 50 Hertz. Auf dem Punkt selbst ist sie jedoch nicht sanft abgefallen, sondern gesprungen. Dass das Stromnetz trotzdem nicht kollabiert, liegt an der automatischen Steuerung. Was den Berlinern da gelang, ist ein beachtlicher Schritt. Sie haben die Reaktion der Netzsicherung so beschleunigt, dass sie ohne Baldrian auskommt, weil sich das Netz automatisch führt. Der Mensch ist nur noch Zuschauer. Natürlich ist das, was in Berlin passiert, nur die Simulation eines Inselnetzes. Deutschland dagegen ist Teil eines kontinentalen Stromnetzes. Die Auswirkungen der Energiewende werden viel später zu spüren sein. Auch gleichen sich Schwankungen im Verbrauch und in der Erzeugung besser aus. Trotzdem sind die Experten überzeugt, dass die Lösungen der Inselnetze übertragbar sind auf den Kontinent. In anderen Netzen Europas, in anderen Synchrongebieten, konkret gesagt in Großbritannien und Irland oder Inselnetzen wie den Kanaren, da ist die Situation anders. Da ist diese Leistungsfrequenzregelung heute schon sehr akut, weil diese räumlich sehr kleinen Netze einfach in Probleme kommen bei der hohen Einspeisung aus Wind und Sonne, die sie heute schon haben, zum Beispiel in Irland. Wenn dort die Windenergieanlagen nicht in intelligenter Weise auch zur Frequenzregelung beitragen, in Kürze, dann schmiert das Netz einfach ab, dann hat man Blackout und das ist natürlich zwingend zu vermeiden. Das würde die Art und Weise, wie die Netze ausbalanciert werden, ändern. Statt hierarchisch von oben, balancierte sich das Netz von unten aus. Jedes neu hinzugefügte Windrad, jede Solarzelle, jeder Speicher stützten das Stromnetz automatisch mit, statt es zu belasten. Kraftwerke, die heute noch unbedingt am Netz hängen müssen, könnten abgeschaltet werden, würden Platz in den Netzen freimachen für mehr erneuerbaren Strom. Ein existenzieller Baustein für den Erfolg der Energiewende, sagen Experten. Denn der Ausbau der Stromnetze allein werde nicht schnell genug zu leisten sein. Eckart Quittmann. Die Netzausbauperspektiven, die in den DENA-Studien gezeigt wurden, sind sehr ehrgeizig, aber ich glaube ebenso hoffnungslos. Es ist für die nächsten 10 Jahre aussichtslos, die Tausende von Kilometer Hochspannungsleitungen durch dieses Land zu ziehen, die ganzen Planungsverfahren und die Bürgerproteste und dann auch noch die Finanzierung sind so komplex, das ist nicht so in kurzer Zeit zu machen. Neben den Erzeugern werden sich künftig auch die Verbraucher am Ausgleich im Netz beteiligen können. Das geht im Prinzip mit derselben Technik, mit der die Erneuerbaren die Netze stabilisieren sollen. Denn auch viele Elektromotoren zum Beispiel beziehen ihren Strom aus dem Netz über einen Stromrichter, der genau wie die der Windräder und Solarzellen einen Fühler für die Frequenz bekommen könnten und bei Bedarf die Leistung der Motoren ein wenig senken oder steigern könnten. Das Prinzip ist durchdacht, die Wege klar. Nur die notwendigen Techniken sind noch nicht fertig entwickelt. Es sind alles noch Forschungsmuster oder Prototypen. Zeit ist also ein wichtiger Faktor. Und Zeit ist da, noch. Wir haben ja noch einen großen Anteil konventioneller Kraftwerke, nuklear und fossil, und erst einen eigentlich aus meiner Sicht geringen Anteil erneuerbare Energien. Der macht ja jetzt auch noch nicht so viel Stress. Deswegen verstehen wir auch die Aussagen von Herrn Altmaier nicht, dass es auf einmal viel zu schnell geht mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Klar ist aber, wir müssen ja uns heute überlegen, was müssen wir heute machen, um in 5 Jahren das Stromnetz zu betreiben. Das heißt, wir müssen heute uns um diese Speichertechnologien, Verbrauchssteuerung etc. kümmern, weil wir sie dann in 5 Jahren oder vielleicht auch erst in 10 Jahren im Markt brauchen. Probleme wie mit dem Diesel auf Graciosa würden wohl auch in Europa entstehen, wenn der Anteil der erneuerbaren Energien europaweit über 20% steigt. Da sitzen die Politiker immer hier drin und sagen, oh, da haben wir aber Glück gehabt, wir haben ja in Deutschland schon 20%. Dann sage ich immer, Pech gehabt, das ist ein europäisches Verbundnetz und da haben wir erst 7%. Das heißt, hätten wir in Europa 20% Erneuerbare, dann hätten wir die gleichen Probleme wie auf der Insel Graciosa. 20% Erneuerbare. Das will Europa bis 2020 erreicht haben. Noch ist also Zeit da, aber sie muss auch genutzt werden. Entscheidend ist, dass Sie den Einsatz von schnellen Systemen, von Batterien beurteilen können. Dass Sie genug Piloten im Netz haben, dass Sie die tatsächlichen Nachweis erbringen, dass diese Systeme das tun, was die Ingenieure vorausgesagt haben. Und dazu fehlt im Moment jeglicher Ansatz. In der Bundesrepublik und erst recht in Europa. Ja, also es gibt niemanden, der qualifiziert über Speicher reden kann, weil man keine Erfahrung hat. Das heißt also, dieser erste Sprung, dass man das Zeug ins Netz bringt, um dann Messungen zu machen, denke ich mal, der muss es auf jeden Fall gemacht werden. Und der verlangt zumindest mal einen Konsens, der glücklicherweise unter den Wissenschaftlern jetzt mehr oder weniger geschlossen ist, dass wir diese Systeme brauchen. Und sie muss genutzt werden, um den Stromnetzbetreibern Zeit zu geben, sich auf die neue Betriebsweise einzustellen. Wenn man den Leuten sagt, macht das mal in Zukunft anders, da brauchen sie eine gewisse Überzeugungskraft. Und de facto braucht es Zeit und es braucht auch mathematische Modelle. In meinen Gesprächen mit Netzbetreibern verschiedener Ebenen kommt immer wieder raus, die haben keine mathematischen Modelle, um ihre Netze auf der 110 kV-Ebene und darunter dynamisch zu berechnen. Und sie haben im Zweifel auch nicht die Leute, die das noch können. Treten die Politiker aber auf die Bremse, wie es derzeit den Anschein hat, nehmen sie damit dieser Entwicklung den Wind aus den Segeln. Ohne Notwendigkeit wird sie schwerlich einen Geldgeber finden, der die notwendige Forschung bezahlt, oder ein Netzbetreiber, der sie testet. Bleibt es bei der Bremse, könnte die Kanzlerin also irren, wenn sie sagt, die Energiewende ist so, wie wir sie vor einem Jahr beschlossen haben, machbar. Böen ins Netz. Wie die Stromversorgung für die Erneuerbaren umgebaut werden kann. Von Sönke Gätke. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.